Leben ist perfekt, deine Haare wie geleckt, deinen Job nimmst du genau, zu Hause wartet deine schöne Frau. Doch wieder stört dich was, und in dir steigt der Hass. Alles um dich herum ist nicht richtig, nur deine Probleme wichtig. Nur deine Probleme wichtig, nur deine Probleme wichtig. Also fängst du von vorne an, läufst so weit wie du kannst, verlässt jeden, der dich liebt, enttäuscht jeden, der dich umgibt, enttäuscht jeden, der dich umgibt, enttäuscht jeden, der dich umgibt. Es ist wie beim ersten Mal, als hättest du keine Wahl. Das Schlechte ziehst du an, weil du es nicht begreifen kannst.